Und wer ungläubig ist, dessen Unglaube soll dich nicht traurig machen. Zu uns wird ihre Rückkehr sein, dann werden wir ihnen kundtun, was sie taten. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.